Und ich sah, siehe, das Lamm stand auf dem Berge Sion, und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben trugen auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie das Rauschen großer Wasser und wie das Tosen starken Donners, und die Stimme, die ich hörte, war wie Spiel von Zitherspielern, und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Sie sind's, die sich nicht befleckt haben mit Weibern, sie sind jungfräulich geblieben. Sie sind's, die dem Lamme folgen, wohin es gehen mag. Sie wurden erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Munde ward keine Lüge gefunden. Sie sind ohne Fehl. Und ich sah einen anderen Engel fliegen im Mittelhimmel, der ein ewiges Evangelium hatte zu verkünden bei denen, die auf der Erde wohnen, bei allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern, und mit lauter Stimme rief: Fürchtet Gott und bringt ihm Preis, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So betet an den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und der Wasserquellen. Und ein weiterer zweiter Engel folgte nach und rief: Gefallen, gefallen ist die große Babylon, welche mit dem Zornwein ihrer Unzucht die Nationen getränkt hat. Und ein weiterer dritter Engel folgte ihnen und rief laut: Wer das Tier anbetet und sein Bild und den Stempel empfängt auf seiner Stirn oder seiner Hand, der soll auch trinken von dem Zornwein Gottes, dem lauter gemischten im Becher seines Gerichts, und soll gefoltert werden mit Feuer und Schwefel vor heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Folter steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben nicht Ruhe Tag und Nacht, die da anbeteten das Tier und sein Bild, und wer den Stempel seines Namens empfängt. Hier gilt die Geduld der Heiligen, sie halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel rufen: Schreibe, selig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Fürwahr, sagt der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ich sah, siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich wie ein Menschensohn, der hatte auf seinem Haupte einen goldenen Kranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel ging hervor aus dem Tempel und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Lass die Sichel ausgehen und ernte, denn die Stunde ist gekommen zu ernten, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden. Und der auf der Wolke saß, warf die Sichel über die Erde, und die Ernte ging über die Erde. Und ein anderer Engel ging hervor aus dem Tempel im Himmel, der hatte ebenfalls eine scharfe Sichel, und ein anderer Engel ging aus vom Altar, der hatte Gewalt über das Feuer, und rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel hatte: Lass deine scharfe Sichel ausgehen und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde, denn ihre Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel über die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf es in die große Zorneskelter Gottes. Und die Kelter ward getreten außerhalb der Stadt, und es ging Blut aus von der Kelter bis herauf an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit.